Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wann verschmilzt J0806? Das ist das Thema der heutigen Sendung. Das ist eine Frage, die Sie sich wahrscheinlich noch nie gestellt haben. Und deswegen fange ich auch sofort damit an, mit dem Titel, damit ich möglichst viel erklären kann von dem, was in dieser Frage drinsteckt. Also wann ist klar? Wann ist eine Zeitfrage? Also irgendwann in Zukunft offenbar wird etwas passieren. Verschmelzen ist auch klar. Also das Zusammenfügen von zwei Objekten zu einem Objekt. Aber was ist J0806? Das ist ja, ist das eine Lizenz zum Verschmelzen oder was ist das? Also ich habe mal den Steckbrief mitgebracht von J0806. J0806, meine Damen und Herren, ist eine Strahlungsquelle am Himmel. Eine Strahlungsquelle, die sich dadurch auszeichnet, dass sie sowohl im optischen, also im sichtbaren Licht, als auch im Röntgenbereich eine Lichtkurve zeigt mit einer bestimmten, muss man sich förmlich die Lippen messen, Periodizität. Das heißt, das Licht und auch die Röntgenstrahlung dieses Objektes geht auf und ab. Die Periodizität dieses Objektes legt nun gewisse Eigenschaften nahe, die so interessant sind, dass ich mir gedacht habe, das muss ich Ihnen erzählen. Also, J0806 hat eine Periode von 321 Sekunden, wenn man die Lichtkurve so interpretiert, wie ich das jetzt in dieser Sendung tun werde. Also das Licht geht auf und ab und auf und ab und die Periodizität, die hier drin steckt, diese 321 Sekunden, werde ich interpretieren als die Umlaufzeit, die ein Objekt braucht, um ein anderes. Denn J0806, meine Damen und Herren, ist ein System, das aus zwei Sternleichen besteht. Zwei Sternleichen. Und zwar zwei weiße Zwerge. Bevor ich also jetzt meine Aufregung weiter in irgendwelchen Zahlen hineinstecke, werde ich Ihnen erstmal erklären, was ist eigentlich ein weißer Zwerg. Nun, ein weißer Zwerg ist im Grunde genommen etwas ganz Einfaches, nämlich das Resultat quantenmechanischer Regularien. Ein Stern, also namentlich ein sonnenähnlicher Stern, der wird irgendwann in seinem Innern seinen Fusionsvorrat von Wasserstoff in Helium verbrannt haben und dann ist Feierabend. Das heißt also, das Kräftegleichgewicht von Schwerkraft und Druck, ja, ist gestört, denn der Druckmacher, der Energiefreisetzer, die Kernfusion im Innern des Sterns, ist zu Ende. Der Stern fängt also an, unter seinem eigenen Gewicht zu kollabieren. Und nun gibt es eine Kraft, die diesen Kollaps irgendwann beendet. Und diese Kraft ist im Grunde genommen, ja, wie soll man das sagen, ist eigentlich keine wirklich richtige Kraft, so wie wir das kennen, so von Ziehen und Drücken, sondern ist eine Vorschrift. Und diese Vorschrift entspricht einer Kraft. Und die Vorschrift heißt, zwei Quantenobjekte können sich nicht im gleichen Zustand befinden. Quantenobjekte heißt hier Elektronen, Protonen, Neutronen, also die Zusammensetzung der Atome in diesem Stern, können sich nicht, überhaupt nicht, auch hier so in der ganzen Welt nicht, können sich nicht im gleichen Zustand befinden. Der Zustand ist zum Beispiel definiert als Ort, der Eigendrehimpuls des Teilchens, die Energie und so weiter. Das heißt, wenn nun ein Stern unter seinem eigenen Gewicht zusammenfällt, dann schlägt diese Vorschrift irgendwann zu, und zwar dann, wenn die Teilchen sich so nahe kommen, dass sie eigentlich am gleichen Ort sein wollten, aber es nicht können. Die Quantenmechanik, dieses sogenannte Pauli-Prinzip, legt fest, dass die Teilchen einen gewissen Mindestabstand voneinander haben müssen. So. Das hat Konsequenzen für den weiteren Kollaps. Wenn der Stern, und wir haben hier jetzt, also ich habe jetzt im Wesentlichen von einem Stern gesprochen, der so schwer ist wie die Sonne, wenn dieser Stern nach dem Verbrennen, nach dem Ende des Brennens in seinem Innern, also dann zusammenfällt, dann kommt dieser Kollaps genau dann zum Stoppen, wenn die Elektronen in der Materie des Sterns an diese Vorschriftsgrenze heranreichen. Und dann wird aus einem Stern wie der Sonne mit einem Radius von, sagen wir mal, 700.000 Kilometer, wird eine Kugel, die nur wenige tausend Kilometer groß ist, aber fast noch die gesamte Sonnenmasse beherbergt. Das ist dann Materie, wie wir sie hier von uns aus gar nicht kennen. Sogenannte degenerierte Materie, ja, wo die Elektronen sich eben nicht mehr frei bewegen können, sondern festgenagelt sind im sogenannten Pauli-Doppelzimmer. Denn das Pauli-Verbot geht zurück auf Wolfgang Pauli, einen berühmten Physiker, der sich dieses Verbot ausdenken musste zunächst und erst später errechnen konnte. Quantenmechanik, Sterne und Kerne, die hängen eben miteinander zusammen. So, Jetzt kommen wir zurück zu J0806. Bei J0806 gibt es nicht nur einen weißen Zwerg als Überrest eines sonnenähnlichen Sterns, sondern es gibt zwei weiße Zwerge. Es gibt zwei weiße Zwerge. Offenbar besteht dieses System, wie viele andere Sternensysteme, bestand es ursprünglich aus zwei sonnenähnlichen Sternen, die sich eben entwickelt haben, wie es gehört. Wasserstoff zu Helium verbrannt, vielleicht noch ein bisschen Helium zu Kohlenstoff oder Sauerstoff verbrannt, aber dann war es Feierabend. Und so haben sich diese beiden weißen, so haben sich diese beiden Sterne zu zwei weißen Zwergen entwickelt. Aber jetzt kommt der Hammer. Wenn es so sein sollte, dass die Röntgenstrahlung dieser beiden Objekte, die da also variiert mit einer Periode von 321 Sekunden, was mit der Umlaufzeit der beiden Objekte zu tun hat, dann sind die nur 80.000 Kilometer voneinander entfernt. Muss ich mir mal vorstellen. Sie haben also zwei Kugeln, ja, die, wenn man den Modellen Glauben schenkt, das machen wir jetzt mal hier, die haben ungefähr eine halbe Sonnenmasse, jede Kugel. Jede dieser Kugel ist ein paar tausend Kilometer groß und die bewegen sich in einem Abstand von 80.000 Kilometer voneinander. Was bedeutet das? Tja, das kann ich Ihnen sagen. Das ist ein Ding. Das sind nämlich zwei sehr schwere Objekte. Zwei außerordentlich schwere Objekte. Der Erwartungswert gemäß der allgemeinen Relativitätstheorie wäre nun, da ja Masse den Raum deformiert und bewegte Massen den Raum sozusagen bewegt deformieren, dass diese beiden schweren Objekte sich natürlich in ihrer Umdrehung beeinflussen. Und zwar praktisch genauso, wie Erde und Mond sich zum Beispiel beeinflussen. Der Mond zeigt uns immer die gleiche Seite als der kleinere der beiden Partner. Die Erde ist ja viel schwerer als der Mond, 80 mal schwerer als der Mond. Das heißt, der Mond ist in seiner Eigendrehung synchronisiert. Ja, deswegen zeigt er uns immer die gleiche Seite. Die Erde ist durch die Gezeitenkraft des Mondes auf die heutigen 24 Stunden abgebremst worden. Die würde sich viel schneller drehen, wenn der Mond nicht da wäre. Und so müssen sich auch diese beiden Sonnenüberreste, Sternleichen, natürlich beeinflussen. Und da die so schwer sind und da die Geschwindigkeiten, die damit einhergehen mit diesen 321 Sekunden, das sind nämlich 450 Kilometer pro Sekunde, moderat hoch sind, die Lichtgeschwindigkeit ist viel höher, trotzdem schlägt hier die Relativitätstheorie zu, weil diese beiden Massen sehr eng beieinander sind. Es tritt ein Phänomen auf, das die allgemeine Relativitätstheorie mathematisch vorgibt, nämlich die Emission von Gravitationswellen. Durch die gegenseitige Existenz bremsen sich die beiden ab. Nun, also was heißt das? Was heißt das? Denken Sie mal kurz nach. Na? Die Periode muss kleiner werden. Und in der Tat ist das auch genau das, was man beobachtet. Die Periode, die Umlaufperiode dieser beiden Objekte wird kleiner. Und zwar um 1,2 Millisekunden pro Jahr. Jetzt machen wir uns das nochmal für einen Moment klar, was wir hier eigentlich tatsächlich vor uns haben. Weil ich bin mir nicht sicher, ob Sie wirklich wissen, was eine Sonnenmasse ist. Eine Sonnenmasse sind 300.000 Erdmassen. Also bei J0806 haben wir es damit zu tun, dass wir zwei weiße Zwerge haben mit jeweils einer halben Sonnenmasse. Das heißt, da umrunden sich gegenseitig jeweils 150.000 Erdmassen in einem Abstand von 80.000 Kilometern. Dass das nicht ohne Abbremsung geht, ist, glaube ich, völlig logisch. Das Tolle aber ist hier, und das muss ich einfach mal so, also ein bisschen stolz muss man ja als Physiker schon mal, kann man an der Stelle schon sein, die allgemeine Relativitätstheorie sagt dieses Abbremsen der beiden Objekte ganz klar voraus. Das kann man wunderbar ausrechnen. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Also hier ist sozusagen ein ganz harter Test für die allgemeine Relativitätstheorie. Der Erwartungswert der Theorie und die Beobachtungen stimmen prima überein. Soweit, so gut. Aber woher kommt eigentlich die Strahlung von diesen Objekten? Habe ich das schon erzählt? Das habe ich noch nie erzählt. Nun, sichtbares Licht ist ganz einfach. Ne? Also weiße Zwerge sind der Überrest von einer Sternentwicklung, sind ja Sternleichen, die kommen doch relativ heiß am Ende ihres Lebens an und dann kühlen die aus und weil sie auskühlen, dabei wird sichtbares Licht frei. Die Röntgenstrahlung von diesen Objekten wird wahrscheinlich ganz anders entstehen, weil nämlich die weißen Zwerge als Sternleichen sind ja sozusagen die Quintessenz des Sterns. Das heißt, die sind zusammengepresstes Sternmaterial und diese sonnenähnlichen Sterne haben im Regelfall Magnetfelder und wenn der Stern also am Ende seines Lebens kollabiert, dann wird das Magnetfeld in den Stern mit hineingezogen und dadurch wird die Feldstärke höher. Das heißt, es ist eingefroren in das Sternmaterial der Kollaps führt dazu, dass das Feld in den Sternleichen größer wird. Beide Sternreste, beide weißen Zwerge werden vermutlich magnetisch sein. Und bei einem Abstand von 80.000 Kilometern werden dort also ganz verschiedene elektromagnetische Phänomene auftauchen, wie wir sie durchaus hier von der Erde kennen. Es ist nicht so, dass ich jetzt über irgendwas rede, also was praktisch nur im Kopf eines Theoretikers entsteht. Nee. Man kann es beobachten, was eigentlich passiert, wenn Magnetfelder, also zum Beispiel durch kosmische Phänomene, richtig angeregt werden. Und eine ganz wichtige Angelegenheit dabei ist eben die Produktion von Röntgenstrahlung. Wenn nämlich Teilchen entweder vom Stern entlang der Feldlinien beschleunigt werden oder von außen in das Magnetfeld hineinkommen, dann werden die Teilchen so hohe Energien bekommen, dass sie anfangen, Röntgenstrahlung zu erzeugen. Na? Und die Tatsache, dass die Periodizität von 321 Sekunden bei J0806, ich will Sie mit den Zahlen nicht verwirren, ich wollte es nur noch mal ins Gedächtnis rufen, in beiden elektromagnetischen Bereichen auftritt, nämlich im Strahlungsbereich der sichtbaren Strahlung, die mit der ganzen Oberfläche des weißen Zwergs zu tun hat, und im Strahlungsbereich der Röntgenstrahlung, die vermutlich an den Polen, an den magnetischen Polen der weißen Zwerge entsteht, dass diese Periode die gleiche ist, deutet tatsächlich darauf hin, dass wir es hier mit etwas zu tun haben, was mit dem Umlauf zu tun hat, dem Umlauf der beiden Objekte umeinander und nicht, wie die Alternative wäre, mit der Eigenumdrehung eines Objektes. Dann könnte ja sein, dass das praktisch so wie beim Pulsar etwas ist, was also wie so ein Leuchtturm rotiert und dabei sieht man immer und immer wieder die gleiche Periodizität im Röntgenbereich. Aber dann wäre der optische Bereich anders. Denn der optische Bereich wäre ja dann mehr oder weniger konstant. Warum? Naja, weil da die ganze Kugel leuchtet. So, wir haben es also mit zwei magnetisierten Kugeln zu tun, die sich abbremsen. Jetzt kommen wir mal zu der Frage am Anfang der Sendung, wann verschmilzt denn das Ding? Das ist nicht so einfach zu beantworten. Also wenn wir jetzt mal so ganz doof rechnen, wir sagen, also gut, das sind also etwas mehr als 5 Minuten Umlaufzeit. Wir haben 1,2 Millisekunden, die wir pro Jahr abbremsen. Das heißt, das ganze Ding wird noch 10 Millionen Jahre dauern. Ist natürlich Blödsinn, ist ja klar, was passiert. Wenn die sich immer näher und näher kommen, wird natürlich der Abbremsmechanismus immer schneller und schneller und schneller und schneller. Ne? Irgendwann macht es Knall. Ach so, da wollte ich gleich noch was zu sagen. Also es wird wahrscheinlich noch ein paar hunderttausend Jahre dauern. Und was passiert dann, wenn die miteinander verschmelzen? Wir haben es mit zwei magnetisierten weißen Zwergen zu tun. Das heißt, zwei magnetische Kugeln bewegen sich mit hoher Geschwindigkeit aufeinander zu. Ja, also wenn Magnetfelder aufeinandertreffen, dann werden elektrische Ströme auftauchen. Elektrische Ströme heizen den Leiter auf, das kennen wir ja von irdischen Geräten. Und da oben passiert genau das Gleiche. Ja? Wenn also die Magnetfelder immer stärker und stärker verdrillt werden, werden die elektrischen Ströme immer stärker und stärker. Es werden Teilchen beschleunigt und die Teilchen, wenn sie beschleunigt werden, geben Strahlung ab. Es ist also zu erwarten, dass die Verschmelzung von zwei magnetisierten weißen Zwergen zu einem Röntgenflash führt. Möglicherweise sogar zu einer Ausbruch in der Gammastrahlung. Und am Ende vielleicht wird sich alles auflösen in Materie und Antimaterie und das war's. Na? Möglicherweise ist das das Ende von J0806. Wir werden sehen. Am Ende einer solchen Sendung, wo es um die Entwicklung von Sternen geht, das Leben von Sternen, bleibt mir eigentlich nur Goethe. Man will die Pracht der Sterne nicht verstehen. Man sollte sich einfach an ihr erfreuen.